Erst als das Volk sah, dass Mose lange nicht vom Berg zurückkam, versammelten sie sich um Aaron und sagten, mach uns einen Gott, der vor uns herzieht, denn wir wissen nicht, was mit Mose passiert ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Zweiter Aaron sagte zu ihnen, nehmt die goldenen Ohrringe ab, die eure Frauen, Söhne und Töchter tragen, und bringt sie mir. Dritter, alle Leute nahmen ihre goldenen Ohrringe ab und brachten sie Aaron. Vierter, Aaron nahm das Gold, bearbeitete es und machte daraus ein goldenes Kalb. Dann riefen sie, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Fünfter, als Aaron das sah, baute er einen Altar vor dem Kalb und ließ ausrufen, morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. Sechster, am nächsten Morgen standen sie früh auf und brachten Brandopfer und Friedensopfer dar. Danach setzten sich die Leute hin, um zu essen und zu trinken, und standen dann auf, um zu feiern. Siebter, der Herr sagte zu Mose, geh schnell hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat Schlimmes getan. Achter, sie haben sich schnell von dem Weg abgewandt, den ich ihnen gezeigt habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht, es angebetet, ihm Opfer gebracht und gerufen, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Neunter, der Herr sagte zu Mose, ich sehe, dass dieses Volk sehr stur ist. Zehnter, lass mich jetzt meinen Zorn gegen sie zeigen und sie vernichten, damit ich dich zum Vater eines großen Volkes mache. Elfter, Mose versuchte, den Herrn, seinen Gott, zu beruhigen und sagte, Herr, warum bist du so zornig auf dein Volk, das du doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Zwölfter, die Ägypter sollen doch nicht sagen, er hat sie mit böser Absicht herausgeführt, um sie in den Bergen zu töten und von der Erde zu vernichten. Lass deinen großen Zorn nach und ändere deine Meinung über das Unglück, das du deinem Volk antun wolltest. Dreizehnter, denke an deine Diener Abraham, Isaak und Israel. Du hast ihnen geschworen und versprochen, ich werde eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel, und ich werde euren Nachkommen dieses ganze Land geben, von dem ich gesprochen habe, damit sie es für immer besitzen. 14. Da änderte der Herr seine Meinung über das Unglück, das er seinem Volk angedroht hatte. 15. Mose kehrte um und stieg vom Berg hinab. Er hatte die beiden Gesetzestafeln in der Hand, die auf beiden Seiten beschrieben waren. 16. Die Tafeln waren von Gott gemacht, und die Schrift darauf war Gottes Schrift, in die Tafeln eingegraben. 17. Als Josua den lauten Lärm des Volkes hörte, sagte er zu Mose, im Lager klingt es wie Krieg. 18. Mose antwortete, das ist nicht der Ruf von Siegern oder Besiegten, ich höre Gesang. 19. Als Mose in die Nähe des Lagers kam und das Kalb sowie die tanzenden Menschen sah, wurde er sehr zornig. Deshalb warf er die Tafeln weg und zerschmetterte sie am Fuß des Berges. 20. Dann nahm er das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es und zermalte es zu feinem Staub. Diesen Staub streute er ins Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. 21. Mose fragte Aaron, was haben dir diese Leute angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? 22. Aaron antwortete, Herr, sei nicht zornig. Du weißt selbst, dass dieses Volk dazu neigt, Böses zu tun. 23. Sie sagten zu mir, mach uns einen Gott, der vor uns herzieht, denn wir wissen nicht, was mit Mose passiert ist, der uns aus Ägypten hierher geführt hat. 24. Ich sagte ihnen, wer Gold hat, soll es abnehmen. Sie gaben es mir, und ich warf es ins Feuer, daraus entstand dieses Kalb. 25. Als Mose sah, dass das Volk außer Kontrolle geraten war, denn Aaron hatte es zugelassen, zur Freude ihrer Feinde, 26. stellte sich Mose an das Tor des Lagers und rief, wer zum Herrn gehört, soll zu mir kommen. Da versammelten sich alle Leviten um ihn. 27. Er sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, jeder soll sein Schwert anlegen, durch das Lager gehen, von Tor zu Tor, und jeden töten, ob Bruder, Freund oder Verwandter. 28. Die Leviten taten, was Mose befohlen hatte. Und an diesem Tag starben etwa 3000 Männer vom Volk. 29. Mose sagte, heute habt ihr euch für den Herrn eingesetzt, denn jeder war gegen seinen Sohn und seinen Bruder, damit Segen auf euch kommt. 30. Am nächsten Tag sagte Mose zum Volk, ihr habt eine sehr schwere Sünde begangen. Deshalb werde ich zum Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Vergebung für eure Sünde erreichen. 31. Mose ging wieder zum Herrn und sagte, ach, Dieses Volk hat eine sehr schwere Sünde begangen und sich einen Gott aus Gold gemacht. 32. Bitte vergib ihnen jetzt ihre Sünde. Wenn nicht, dann streiche lieber meinen Namen aus dem Buch, das du führst. 33. Der Herr antwortete Mose, wer gegen mich sündigt, den werde ich aus meinem Buch streichen. 34. Geh jetzt und führe das Volk dorthin, wohin ich dir gesagt habe, mein Engel wird vor dir hergehen. Aber wenn die Zeit für die Bestrafung kommt, werde ich sie für ihre Sünde bestrafen. 35. Der Herr brachte Unglück über das Volk, weil sie das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte.